Information zu ICE 800 von München Hauptbahnhof, Ankunft 16.38 Uhr, heute circa 100 Minuten später. Grund dafür ist ein defektes Stellwerk. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu ICE 1020 von Passau Hauptbahnhof, Ankunft 16.21 Uhr, heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Hinweis: Im Bahnhof sind zurzeit Trickdiebe unterwegs. Seien Sie besonders aufmerksam. Information zu ICE 800 vom München Hauptbahnhof. Ankunft 16.38 Uhr, heute circa 100 Minuten später. Grund dafür ist ein defektes Stellwerk. Wir bitten um Entschuldigung. Gleis 5, Einfahrt ICE 1020 von Passau, Ankunft ursprünglich 16.21 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse, RE7 nach Flensburg über Neumünster, Abfahrt 16.50 Uhr, heute von Gleis 11. RE7 nach Kiel Hauptbahnhof über Neumünster, Abfahrt 16.50 Uhr, heute von Gleis 11. RB71 nach Brest über Pinneberg, Abfahrt 16.54 Uhr von Gleis 8. CB1171 nach Freiburg Hauptbahnhof über Hamburg Hauptbahnhof, Abfahrt 16.10 Uhr. Heute circa 60 Minuten später, heute von Gleis 7. Und ICE 1687 nach Hannover Hauptbahnhof über Lüneburg, Abfahrt 17.11 Uhr von Gleis 11. zu ICE 84 von Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Ankunft 16.43 Uhr, heute circa 10 Minuten später. Information zu ICE 800 von München Hauptbahnhof, Ankunft 16.38 Uhr, heute circa 100 Minuten später. Grund dafür ist ein defektes Stellwerk. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu ICE 1600 von München Hauptbahnhof, Ankunft 15.39 Uhr, heute circa 110 Minuten später. Grund dafür ist ein defektes Stellwerk. Wir bitten um Entschuldigung. Thank you. Information zu ICE 84 von Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Ankunft 16:43 Uhr, heute circa 10 Minuten später.